Kundgabe 5119. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.04.1951. Wille, für Gott zu arbeiten, sichert Schutz durch Lichtwesen. Die irdische Welt lässest du hinter dir, so wie du dich zum Empfang meines Wortes vorbereitest. Und also hat die Seele sich erhoben ins geistige Reich, wo ihr Lichtwesen entgegenkommen in meinem Auftrag, um sie zu belehren. Es sind diese Lichtwesen auch auf Erden stets ständig um dich, weil du eine Mission übernommen hast, welche die gleiche auf Erden ist, wie sie von den Lichtwesen im geistigen Reich ausgeführt wird. Die Wahrheit weiterzuleiten, die von mir ihren Ausgang nimmt. Also müssen diese Wesen in vollster Wahrheit stehen und immer auf dich einwirken, auf das Denken und den Willen, dass beides der Mission der Arbeit in meinem Weinberg entspricht. Also steht dein Denken und Wollen stets unter der Kontrolle jener Lichtwesen, und dennoch bist du nicht gezwungen, nach ihrem Willen zu denken und zu wollen. Doch der Wille, mir zu dienen, genügt den Lichtwesen, dich zu lenken, und sie finden selten Widerstand, weshalb ihre Arbeit auch von Erfolg ist, sowohl an dir als auch durch dich an den Mitmenschen. Diese Tätigkeit der Lichtwesen wird von vielen Seelen im Jenseits beobachtet, die noch unreif sind und sich gleichfalls den Erdenmenschen bemerkbar machen wollen, jedoch keine Kraft haben, sich zu äußern. Ihr Denken ist mehr irdisch und hat daher keinerlei Wirkung auf einen geistig strebenden Menschen. Doch die Nähe jener Wesen spüren letztere als beunruhigend und störend. Und darum sind die Lichtwesen bemüht, einen Schutzwall zu bilden, um Menschen, die geistiges Gut durch sie entgegennehmen dürfen, nach meinem Willen. Von der noch unvollkommenen Geistwelt also sind sie stets isoliert, so wie geistige Belehrungen stattfinden, was jedoch nicht ausschließt, dass diese Wesen sich einfinden, sowie die Übertragungen aus dem geistigen Reich beendet sind und dann sich kundgeben möchten. Alles Unvollkommene aber wird immer ungünstig wirken auf das zur Höhe strebende Geistige. Es wird aber niemals Macht über dieses gewinnen, denn wer eine Mission ausführen soll, zur Erlösung des Geistigen auf der Erde, der wird immer im Schutz der Wesen stehen, die mir dienen und nur meinen Willen erfüllen. Und diesen Wesen bist auch du anvertraut, auf dass jene keinen Einfluss haben, die selbst noch in der Finsternis weilen und darum auch kein Licht austeilen können denen, die als Lichtträger tätig sein wollen für mich und mein Reich. Amen.